Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Autorenduo Ilja Ilf und Jewgeni Petrow hat gezeigt, selbst unter Stalin, auch in der Sowjetunion, gab es gute Satire. Witzig und gnadenlos haben Ilf und Petrow die Verhältnisse in der frühen Sowjetunion karikiert. Mit ihren Schelmenromanen Zwölf Stühle und Das goldene Kalb. Eine Sendung von Ulrich Zwack. In der Kreisstadt N gab es so viele Barbierstuben und Büros für Bestattungsprozessionen, dass man glauben konnte, die Stadtbewohner kämen nur zur Welt, um sich rasieren, das Haar schneiden und den Kopf waschen zu lassen und gleich darauf das Zeitliche zu segnen. In Wirklichkeit wurde in N recht selten geboren, rasiert und gestorben. Die Stadt führte ein überaus geruhsames Leben. An den berauschenden Frühlingsabenden, wenn der Schlamm im Mondlicht glänzte wie Anthrazit, waren die verliebten jungen Männer der Stadt so hinter der Sekretärin der Gewerkschaft der Kommunalarbeiter her, dass sie sich gehindert sah, die Mitgliedsbeiträge zu kassieren. Was Ippolit Worobjaninow betraf, so bewegten ihn Fragen der Liebe und des Todes nur insofern, als er dienstlich damit zu tun hatte, und zwar täglich von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, unterbrochen durch eine halbstündige Mittagspause. Denn er saß im Standesamt und hatte die Todesfälle und Eheschließungen zu registrieren. So beginnt der 1928 erschienene Roman »Zwölf Stühle« des sowjetischen Autorenpaares Ilja Ilf und Jewgeni Petrow. Und man sieht schon an diesen wenigen Sätzen, dass es sich um ein sehr humorvolles, um nicht zu sagen ziemlich schräges Buch handelt. Professor Raul Eschelmann, Spezialist für russische Literatur an der Fakultät für slawische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erklärt, dass der Grund für das Fabel der beiden Autoren für skurrilen Humor unter anderem auf ihre Herkunft aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa zurückzuführen ist. Odessa als Stadt ist dafür bekannt, eine Gaunerstadt zu sein. Es ist auch eine Stadt, wo es viele Juden gibt, also eine großartige jüdische Kultur. Ilf war selber Jude, also er hieß eigentlich Feinsilberg. Und diese spezielle provinzielle Perspektive, diese schräge Perspektive auf die Welt hat sehr viel mit Odessa zu tun. Doch der schräge Witz basiert natürlich nicht nur auf der Abstammung der Autoren Ilf und Petrow aus Odessa, sondern vor allem auch auf der Tatsache, dass es sich beim Roman Zwölf Stühle um einen sogenannten Schelmenroman handelt. Erfunden wurde die literarische Gattung des Schelmenromans Mitte des 16. Jahrhunderts in Spanien, wobei der allererste Schelmenroman anonym erschien. Er trägt den Titel Lazarillo de Tormes, zu Deutsch der kleine Lázaro vom Fluss Tormes. Der namensgebende Held wird darin stets als Picaro bezeichnet. Das bedeutet wörtlich Gauner oder gemeiner Kerl mit üblem Lebenswandel. Nun ist übler Lebenswandel ja ein sehr dehnbarer Begriff, der im Wesentlichen vom persönlichen moralischen Standpunkt des Betrachters abhängt. Indes balancieren die meisten literarischen Schelme tatsächlich halsbrecherisch auf dem schmalen Grat zwischen Legalität und Kriminalität, wobei sie mal auf die eine, mal auf die andere Seite purzeln. Aber wirklich üble Gauner oder gar Gangster sind sie so gut wie nie. Manche erweisen sich eher als naive Tölpel, wie zum Beispiel Don Quixote, der wohl bekannteste spanische Schelmenromanheld überhaupt, und kämpfen gegen Windmühlen. Einige Schelme, wie Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausens Abenteuerlicher Simplicissimus oder Jaroslav Hascheks Braver Soldat Schweig, spielen dagegen nur den Trottel, um sich des blanken Überlebens willen gewitzt durch den Irrsinn ihrer Zeit zu wursteln. Andere Schelme, wie zum Beispiel der König und der Herzog aus Mark Twains Roman Die Abenteuer des Huckleberry Finn, geben nicht einmal vor, selbst naiv zu sein, sondern nutzen nur ihrerseits, höchst erfindungsreich, aber letztlich ohne Erfolg, die Naivität ihrer Zeitgenossen aus. Und Ostap Bender, der Held des sowjetrussischen Romans Die Zwölf Stühle, vereinigt außer Naivität so gut wie sämtliche denkbaren Schelmeneigenschaften in einer einzigen Person. Erstmalig vorgestellt wird er dem Leser so. Um 23:30 zog von Nordwesten ein junger Mann von 28 Jahren in Stargorod ein. Er besaß nicht einmal einen Mantel. In einem grünen, auf Taille gearbeiteten Anzug war er in die Stadt gekommen. Sein Stiernacken war von einem alten Wollschal umwickelt, seine Füße steckten in eleganten Lackstiefeln mit Oberteil aus orangefarbenen Wildleder. Socken trug er keine. In der Hand hielt er ein Astrolabium, ein astronomisches Messgerät. Als er sich dem Bauernmarkt näherte, zwängte er sich in die Reihe der Händler und rief mit ernster Stimme, ein Astrolabium zu verkaufen. Unerhört niedrige Preise. Delegationen und Frauenorganisationen erhalten Rabatt. Das ungewöhnliche Angebot weckte lange Zeit keine Nachfrage. Die Hausfrauenorganisationen interessierten sich mehr für Mangelwaren und drängten sich bei den Textilbuden. Bei Ostap Bender handelt es sich also um eine verkrachte Existenz, die aus allem, was ihr gerade unterkommt, Kapital zu schlagen versucht. So eine Existenz dürfte es gemäß der offiziellen Propaganda im real existierenden sozialistischen Arbeiter- und Bauernparadies eigentlich gar nicht geben. Überhaupt macht sich der Roman fast durchgehend über die Diskrepanz zwischen Propaganda und Wirklichkeit in der noch jungen Sowjetunion lustig. Das ist erstaunlich. Wer sich etwa noch an den trostlosen, absolut humorlosen Muff der Brezhnev-Ära zwischen der zweiten Hälfte der 1960er und den frühen 80er Jahren erinnern kann, mag kaum glauben, dass in der Sowjetunion so etwas wie Satire überhaupt einmal geduldet wurde. In der Rückschau scheint die offiziell am 30. Dezember 1922 gegründete Sowjetunion ein von Beginn an stabiles Staatswesen dargestellt zu haben. Aber dieser Eindruck ist falsch. Als der Roman 12 Stühle erschien, saß Josef Stalin als Diktator erst seit einem Jahr fest im Sattel. Und erst Stalin perfektionierte den kommunistischen Totalitarismus im Land. Vorher kämpften spätestens nach Lenins Tod im Jahr 1924 auch andere prominente Mitglieder der Kommunistischen Partei um die Macht im postrevolutionären Russland. Und diese, insbesondere Stalins ärgster Widersacher Leo Trotzki, vertraten oft völlig andere Vorstellungen vom idealen Sozialismus. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht herrschte damals noch nicht das Prinzip strikter Planwirtschaft. Raoul Eschelmann. Beispielsweise gibt es Überreste des Kapitalismus. Auch hier muss man verstehen, dass in der Sowjetunion man den Kapitalismus im Jahre 1921 wieder eingeführt hat und bis etwa 1927 eine kapitalistische Parallelwirtschaft existierte. Das schaffte Stalin im Jahre 1927 ab. Aber diese Leute, diese Kapitalisten oder sogenannte Nepp-Männer existierten weiter und man konnte sie ruhig kritisieren. Nepp stand für neue ökonomische Politik. Diese erlaubte freien Handel, Privateigentum und Konsumgüterproduktion in Eigenregie. Darüber wurden viele Nepp-Männer reich und stellten ihren Wohlstand nach außen hin schamlos zur Schau. Daran störten sich natürlich viele, die nach der Oktoberrevolution von 1917 zu kurz gekommen waren. Auf jeden Fall ist es so, dass in dieser Zeit es noch möglich ist, Satire auszuüben. Es gibt auch eine gesellschaftliche Debatte darüber und man stellt fest, also dass das Lachen eigentlich erwünscht ist. Es mobilisiert die Menschen und die Satire erfüllt den Zweck, Kritik an bestimmten Erscheinungen in der Gesellschaft auszuüben. Zwar weht im Erscheinungsjahr des 12-Stühle-Schelmen-Romans literarisch bereits ein rauerer Wind, aber es handelt sich immer noch um eine Art Übergangszeit. Offiziell wird das Buch vom sowjetischen Literaturbetrieb und seinen Rezensenten und Kritikern weitgehend totgeschwiegen. Durch Mundpropaganda wird es aber trotzdem so beliebt, dass es binnen kurzer Zeit 5 Neuauflagen erlebt. Dazu kam auch, dass der eine politische Führer, also ein Kontrahent Stalins, Nikolai Bukharin, noch in Amt und Würde war und er sprach sich für das Buch aus, Auch andere Literaten sprachen sich für das Buch aus. Der Bruder von Petrov war ein bekannter Schriftsteller und auch er hat sich dafür eingesetzt und war offensichtlich auch direkt daran beteiligt, dass der Roman überhaupt veröffentlicht werden konnte. Bis heute gehört Zwölf Stühle zusammen mit seinem ebenfalls satirischen Nachfolgeroman Das Goldene Kalb in Russland zu den beliebtesten Büchern überhaupt. Und viele Sprüche und Ausdrücke des Schelmen Ostap Bender wurden auch außerhalb Russlands zu geflügelten Worten. Das Automobil ist kein Luxusobjekt, sondern ein Fortbewegungsmittel. Ein Satz, der trefflich die Idiotie offiziöser Propagandaparolen entlarvt. Oder? Das Bier wird nur an Gewerkschaftsmitglieder verkauft. Ein Gebot, das einmal mehr die Praxis der Privilegierung öffentlicher Funktionsträger bloßstellt. Die beiden Autoren Ilja Ilf und Jewgeni Petrow wurden 1897 bzw. 1903 in Odessa geboren. Beide schrieben unter einem Pseudonym. Ilf hieß eigentlich Jechje Leib Feinsilberg, Petrow Jewgeni Petrowitsch Katajew. Sie waren auch privat gut befreundet und schrieben fast sämtliche ihrer Werke zusammen. Trotzdem waren sie vom Wesen her sehr unterschiedlich. So erinnerte sich der berühmte sowjetische Romanautor und Journalist Ilja Ehrenburg im zweiten Band seiner Autobiografie: Ilja Ilf und Jewgeni Petrow lernte ich 1932 in Moskau kennen. Die beiden waren ganz verschieden. Ilf war verlegen und schweigsam, er machte selten Witze, wenn aber, dann sehr böse. Wie viele berühmte Humoristen war er ein schwermütiger Mensch. Ilf hatte eine Vorliebe für seelische Verworrenheit. Petrow dagegen liebte die Geborgenheit. Ihm war es ein leichtes, die verschiedensten Menschen kennenzulernen. Auf Versammlungen sprach er in seinem und in Ilfs Namen zugleich. Er konnte die Menschen stundenlang zum Lachen reizen und lachte selber mit. Nein, Ilf und Petrow waren keine siamesischen Zwillinge, aber sie schrieben gemeinsam, lebten wie ein Herz und eine Seele. Sie ergänzten einander prächtig. Ilfs bissige Satire verband sich treffend mit Petrows Humor. Die beiden genossen es offensichtlich sehr, die nachrevolutionären Verhältnisse in der Sowjetunion nach Kräften in die Pfanne zu hauen. Sowohl in Zwölf Stühle als auch im Goldenen Kalb versucht der mittellose, zweifellos leicht kriminelle, aber doch auch zutiefst menschliche Oberschelm Bender ans große Geld zu kommen. Die Rahmenhandlung ist in beiden Fällen ziemlich simpel. Zwölf Stühle erzählt davon, wie Ostap Bender zufällig davon erfährt, dass der eingangs erwähnte Standesbeamte und Adelige Ippolit Worupjaninow auf der Suche nach dem wertvollen Familienschmuck ist, den seine jüngst verstorbene Schwiegermutter vor vielen Jahren im Polster eines der zwölf Stühle einer repräsentativen Essgarnitur versteckt hatte. Während der Revolutionswirren wurden die Sitzmöbel allerdings beschlagnahmt und in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut. Gegen die Zusicherung einer fürstlich hohen Gewinnbeteiligung findet sich Bender bereit, Worupjaninow bei der Suche danach behilflich zu sein. Daraufhin beginnt eine Art Schnitzeljagd durchs ganze Land. Natürlich findet sich in den Stühlen 1 bis 11 keinerlei Spur vom Schmuck. Folglich muss er im letzten versteckt sein. Als der dann endlich im neuen Vereinsheim des Moskauer Eisenbahnerclubs entdeckt wird, schneidet Worupjaninow Ostap Bender die Gurgel durch, weil er glaubt, dass ihn dieser am Ende um die gesamten Früchte des Erbschmucks bringen werde. Aber auch im letzten Stuhl findet sich kein Schmuck. Stattdessen stellt sich heraus, dass der Nachtwächter des Clubs die Preziosen bereits vor Jahren gefunden und pflichtbewusst der Vereinsleitungskommission übergeben hat. Und die hat dann aus dem Erlös das prächtige Vereinsheim errichten lassen. Ippolit starrte die prächtige Fassade des Clubhauses an. Der Schatz war nicht verloren gegangen. Er hatte nur eine andere Gestalt angenommen. Die Perlen und Brillanten, die Rubingehänge und Smaragdarmbänder hatten sich verwandelt in einen Theatersaal mit Drehbühne, in eine Kinderkrippe und eine wunderschöne Bibliothek, in eine Turnhalle und eine Segelflugzeugwerkstatt, in ein Schachzimmer, einen Billardraum. Hippolyt berührte das Mauerwerk. Die Kälte der Steine drang ihm ins Herz. Und die Moral von der Geschichte? Ist trotz der unzähligen von Ilf und Petrow auf die in Sowjetrussland herrschenden Missstände geführten Seitenhiebe letztlich erstaunlich linientreu. Die Bedürfnisse des Kollektivs triumphieren über die Raffgier eines geistig in vorrevolutionärer Zeit stehen gebliebenen Individuums. Im 1931 erschienenen Folgeroman »Das goldene Kalb« erweist sich, dass Bender den Schnitt durch die Gurgel wundersamerweise überlebt hat. Er outet sich als erklärter Gegner des Sowjetsystems und träumt von einem Leben in Saus und Braus in Rio de Janeiro. Um diesen Traum zu verwirklichen, schart er drei weitere komische Käuze um sich und knattert mit ihnen in einer auf den schönen Namen Antilope Gnu getauften Schrottkarre kreuz und quer durch Russland und die Ukraine. Stets auf der Suche nach einem gewissen Alexander Korjenko, einem Nutznießer der wirtschaftlichen NEP-Periode, die jetzt freilich ein für allemal zu Ende gegangen ist. Seit Stalins Machtübernahme ächzt die Sowjetunion unter der gerade eingeführten Zwangskollektivierung und dem ersten von oben verordneten Fünfjahresplan. Millionäre aus der NEP-Zeit haben es da nicht leicht. Darum geht Korjenko in der Stadt Tschernomorsk, dahinter verbirgt sich Odessa, als harmloser Hotelbuchhalter in Deckung. Sein Millionenvermögen hat er in einen schäbigen Reisekoffer gepackt und hofft nun auf ein baldiges Ende des Kommunismus. Nach zahllosen Kilometern abenteuerlicher, die Zustände in der frühstalinistischen Sowjetunion ordentlich auf die Schippe nehmender Autofahrt, haben Bender und seine Mitreisenden Korjenko endlich ausfindig gemacht. Durch Erpressung gelingt es Ostap, ihm tatsächlich 1 Million Rubel abzujagen. Und weil es in der Sowjetunion keine noblen Autos, Villen, Klamotten oder sonstige Statussymbole zu kaufen gibt, macht sich Bender daran, seinen großen Traum vom Dolce Vita in Rio zu verwirklichen. Zu diesem Zweck tauscht er die Million in wertbeständigeres als Rubel ein und verstaut es in seiner Kleidung. Er kaufte Dollars, goldene Uhren, Diamanten, Eheringe und andere kostbare Dinge. Die Taschen waren vollgestopft mit an Bastfäden aufgereihten Ringen und Armreifen. An festen Schnüren hingen in 3 Reihen 20 goldene Uhren. Der kräftige Nacken Benders bog sich unter dem Gewicht eines Bischofskreuzes. Etwas oberhalb hing an einem Band der Orden vom goldenen Vlies. Er stellte ein in Gold gegossenes Lämpchen dar. Der Orden gefiel ihm von Anfang an außerordentlich gut. Er wollte ihn für sich behalten und zum Orden des goldenen Kalbes erklären. Unter dem Mantel trägt Ostap noch einen doppelseitigen Pelz im Wert von 100.000 Rubel. Er hat ihn nach einem eigenen Entwurf schneidern lassen. Er besteht aus verschiedenen wertvollen Fellsorten: Graufuchs, Chinchilla, Seal, Zobel. Die Taschen dieses Pelzes sind ebenfalls mit Preziosen vollgestopft, darunter unter anderem altes Zahngold. Selbstverständlich kann der buchstäblich millionenschwere Mann unmöglich legal ausreisen. Also will er sich nachts um 3 klammheimlich über einen ukrainisch-rumänischen Grenzfluss davonmachen. Doch als er bereits das rumänische Ufer erreicht hat, wird er von Grenzern gestellt, verprügelt, bis aufs Hemd ausgeraubt und einfach auf dem Boden liegen gelassen. Nur der Orden vom Goldenen Vlies, alias Goldenen Kalb, ist ihm geblieben. So hat er keine andere Wahl, als in die Sowjetunion zurückzukehren. Und die Moral von der Geschichte? Könnte man wieder als durchaus linientreu interpretieren. Die Sowjetunion befindet sich in einer Umbruchphase, da hapert es natürlich noch an allen Ecken und Enden. Darüber kann man sich munter lustig machen, weil dieser Zustand sicher nicht mehr lange anhalten wird. Raffgierig kapitalistisch denkende Menschen sind jetzt dagegen unweigerlich zum Scheitern verurteilt, denn ihre Zeit ist endgültig abgelaufen. Bis heute behaupten manche bösen Zungen deshalb, Ilf und Petrov hätten die beiden Schelmenromane nur deshalb veröffentlichen können, weil sie selbst überzeugte Kommunisten gewesen seien und zu Stalins persönlichen Lieblingsautoren gezählt hätten. Tatsächlich arbeiteten beide in der Redaktion der parteinahen Zeitung Pravda. Und sie genossen Stalins Wohlwollen unbestreitbar in so hohem Maße, dass sie auf dessen Betreiben hin im Oktober 1935 als Pravda-Korrespondenten auf eine ausgedehnte USA-Reise geschickt wurden, um sich ausgiebig im Kernland des kapitalistischen Klassenfeindes umzusehen und darüber zu berichten. So fuhren sie ein Vierteljahr lang in den USA 16.000 Kilometer weit hin und her von der Ost- zur Westküste und zurück. In einem mausgrauen Ford und immer mit einer Leica-Fotokamera im Anschlag. Sie unterhielten sich mit Intellektuellen und Großindustriellen, mit Arbeitern und Arbeitslosen, mit Indianern und Afroamerikanern. Als Endergebnis dieser Reise legten sie 1936 ein Buch mit dem Titel »Das eingeschossige Amerika« vor. Diesen Titel hatten sie gewählt, weil sie nicht die wolkenkratzerstarrende USA à la New York schildern wollten, sondern das Amerika der Kleinstädte und des flachen Landes, wo die Menschen eben meist in einstöckigen Häusern leben. Das Buch ist ein Paradebeispiel für guten Reisejournalismus geworden. Unzählige brillante Fotos und die gewohnt humorvollen, leicht ironisch bissigen Texte Ilfs und Petrovs schildern das Land zwar aus der Sicht zweier Sowjetbürger, aber doch auch sehr objektiv mit allen Schwächen und Stärken. Darum lautete ihr Fazit: Wäre Amerika sowjetisch, wäre es das Paradies. Dass die beiden Amerika-Fahrer von den USA offenbar fasziniert waren und dort bei aller Kritik vieles sehr positiv sahen, wurde in der Heimat nicht überall wohlwollend aufgenommen. Wie es mit ihnen auf längere Sicht weitergegangen wäre, weiß indes niemand. Denn Ilja Ilf starb bereits 1937 an Tuberkulose, Jewgeni Petrov 1942 bei einem Flugzeugabsturz. Falls die beiden wirklich Stalins besondere Lieblinge waren, so war diese Liebe zumindest nicht von Dauer. 1949 wurden ihre Werke in der Sowjetunion verboten. Professor Raul Eschelmann: Man kann fast sagen, die Tatsache, dass sie früher zu Tode gekommen sind, für sie groteskerweise positiv war. Also sie hätten sicherlich sehr, sehr große Probleme in der Nachkriegszeit gehabt. Zum Beispiel der andere große Satiriker der Sowjetunion, Michail Soroschenko, wurde aus dem Schriftstellerverband vertrieben. Seine Werke wurden verboten. Auch die zwei wichtigen Romane, also Zwölf Stühle und Das goldene Kalb, wurden 1949 verboten. Und da hätten Ilf und Petrov sicherlich mit großen Repressalien zu rechnen gehabt, wenn sie lange gelebt hätten. Sie hörten Satire in Russland, Ilf und Petrov, eine Sendung von Ulrich Zwack. Es sprachen Ruth Geiersberger, Thomas Leubel und Axel Wostri. Technik Regina Stärke. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Andrea Breu. Eine Podcast-Ausgabe von Radio Wissen.